Dunja war ihm bereits unentbehrlich geworden. Es war für ihn ganz undenkbar, auf sie verzichten zu müssen. Schon seit Jahren hatte er mit Behagen von einer Heirat geträumt, einstweilen aber sein Geld vermehrt und gewartet. In seinen geheimen Träumen dachte er mit Begeisterung an ein sittsames und armes, unbedingt armes Mädchen, das blutjung, hübsch, aus guter Familie, gebildet, sehr eingeschüchtert sein und entsetzlich viel Unglück erlitten haben musste und das sich ihm vollkommen unterwerfen würde. An ein Mädchen, das lebenslänglich ihn als den Retter ansehen, verehren, sich ihm unterordnen und ihn, nur ihn allein, bewundern würde. Wie viel Szenen, wie viel wonnige Episoden hatte er sich in der Fantasie über dieses verführerische und reizende Thema ausgemalt, wenn er in aller Stille von der Arbeit ausruhte. Und siehe da, nun schien der Traum so vieler Jahre sich zu verwirklichen. Die Schönheit und die Bildung Avdotja Romanownas hatten ihn überrascht. Ihre hilflose Lage fachte sein Begehren heftig an. Hier war mehr noch vorhanden, als er geträumt hatte. Ein stolzes, charakterfestes, tugendhaftes Mädchen, das an Erziehung und Bildung weit höher stand, als er selber, das fühlte er. Und solch ein Wesen würde ihm ihr ganzes Leben wegen seiner großen Tat sklavisch dankbar sein und in Verehrung sich vor ihm in den Staub werfen. Er aber würde grenzenlos und in allem über sie herrschen. Als hätte es so sein müssen, hatte er sich kurz vorher nach langem Abwägen und Warten entschlossen, seine Laufbahn zu ändern und in einen größeren Wirkungskreis einzutreten, um gleichzeitig allmählich in die höhere Gesellschaft, an die er schon lange mit Wollust gedacht hatte, hineinzukommen. Mit einem Wort, er hatte sich entschlossen, es mit Petersburg zu versuchen. Er wusste, dass man durch Frauen sehr, sehr viel gewinnen konnte. Der Zauber einer schönen, tugendhaften und gebildeten Frau konnte wunderbar seinen Weg ebnen, ihn selbst anziehend machen, ihm einen Glorienschein verleihen. Und nun war alles zerstört. Dieser plötzliche, abscheuliche Bruch traf ihn wie ein Donnerschlag. Aber es war ja sicher nur ein schlechter Spaß, war sicher nur Unsinn. Er hatte doch nur ein bisschen übertrieben. Er hatte nicht einmal Zeit gehabt, sich auszusprechen. Er hatte bloß gescherzt, hatte sich doch nur ein wenig gehen lassen, und da hatte es gleich so ein ernstes Ende genommen. Und schließlich liebte er sogar diese Dunja. In seinen Träumen herrschte er schon über sie, und nun plötzlich dieses. Nein, morgen. Morgen schon musste alles wieder ausgeglichen, aufgeklärt und gut gemacht werden. Und die Hauptsache war jetzt, diesen aufgeblasenen Milchbart, diesen grünen Jungen, der an allem schuld war, zu vernichten.